Waldra, Waldra, Waldri, Waldra, Waldra, Waldra, la Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, hoch oben auf der Alp. Des Morgens in der Früh, da steig ich hoch hinauf, da geht so wunderschön die liebe Sonne auf. Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, Waldra, Waldra, Waldra, Waldra, Waldra, hoch oben auf der Alp. Des Nachts, wenn alles schläft und ich allein bin wach, dann steig ich auf die Alp und ja, dem Gamsbock nach. Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, Waldri, Waldra, Waldra, la la la la, Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, hoch oben auf der Alp. Den Schatz, den ich nicht mag, den seh ich alle Tag. Und die mein Herz erfreut, die ist so weit, so weit. Waldri, Waldra, Waldra, Waldri, Waldra, Waldra, la la la la, Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, hoch oben auf der Alp. Wenn ich gestorben bin, begrabt mich hoch hinauf, begrabt ihr mich im Tal, dann steig ich wieder auf. Waldri, Waldra, Waldra, Waldri, Waldra, Waldra, la la la la, Waldri, Waldri, Waldra, Waldra, Waldra.